Naja, was heißt, ich hab dich gerufen? Ich hab mich dich entfahren lassen, weil ich wusste, es ist die einzige Möglichkeit, dich zu erreichen.